Zuckerwatte fressen, zum Rap gekommen. Schau mich an, ich hab nichts mit Barbie und Ken zu tun. Ich bin nicht genormt wie ihr und als Individuum ein Dorn im Auge der Regierung. Ich schreibe Texte, um Stress abzubauen. Kaum zu glauben, es gibt nur Papier, du solltest dich hier keinem Mann vertrauen. Ich hab keinen Bock rauszugehen in die Arbeit, keinen Bock eure Sackfressen wieder zu ertragen. Ich schau euch in die Augen, aber sehe keinen Ausdruck. Mir wird klar, ihr funktioniert wie programmiert mit An- und Auslauf. Es macht einfach keinen Sinn, auf euch zu bauen. Ihr verdammten Fuckfressen, ich kann euch nicht vertrauen. Du willst mir erzählen, ich hab Hip-Hop nicht verstanden. Ich bin Hip-Hop in Person und liegst noch nicht mal darauf an. Es ist dann einfach so gekommen, auf deinen Flow bin ich gespannt. Step auf die Bühne, komm ans Mic und zeig mir alles, was du kannst. Du willst mir erzählen, ich hab Hip-Hop nicht verstanden. Ich bin Hip-Hop in Person und liegst noch nicht mal darauf an. Es ist dann einfach so gekommen, auf deinen Flow bin ich gespannt. Step auf die Bühne, komm ans Mic und zeig mir alles, was du kannst. Okay, ihr wollt von mir hören, warum ich so bin? Ich war halt nicht so ein scheiß Bilderbuchkind. Ich konnte halt nicht alles haben, was ihr wollt. Dafür bin ich ein MC, der mit dem Beat rollt. Yeah. Niemand hat mir erklärt, was richtig oder falsch ist. Komm mir jetzt damit an, halt dein Maul, was weiß ich. Ich bin nicht so wie ihr, ich hab nichts zu verlieren. Soll die GEMA mich verklagen, ihr habt wieder nichts kapiert. Denn Texte schreiben müssen, war ich voll die Schreibkrise. Uns quälen kranke Gedanken, die durch den Stift aufs Blatt fließen. Das ist unsere Art, unseren Druck abzulassen. Wir stehen sowieso immer ganz kurz vorm Ausrasten. Aber du bist mir erzählt. Ich hab Hip-Hop nicht verstanden, ich bin Hip-Hop in Person und legst noch nicht mal darauf an. Es ist dann einfach so gekommen, auf deinen Flow bin ich gespannt. Step auf die Bühne, komm ans Mic und zeig mir alles, was du kannst. Du willst mir erzählen, ich hab Hip-Hop nicht verstanden, ich bin Hip-Hop in Person und legst noch nicht mal darauf an. Es ist dann einfach so gekommen, auf deinen Flow bin ich gespannt. Step auf die Bühne, komm ans Mic und zeig mir alles, was du kannst. Unsere Welt ist nicht rosa, sondern grau wie Beton. Wir sehen die Realität und flüchtig den Illusionen. Wir leben isoliert, um nicht kaputt zu gehen und brauchen uns täglich voll, um diese Welt nicht mehr zu sehen. Ohne Dresscode hast du vielleicht nicht viel zu melden, aber jetzt glaubt jeder Feld, die Klamotten machen den Helden. Unsere Artikulation ist wild, nur primitiv, wir bringen Emotionen mit Kraft zum Ausdruck, denn wir sind nicht so oberflächlich, verlogen und falsch, sondern direkt, du frisst den Asphalt, wenn du dich nicht versteckst. Ihr wollt keinen Krieg, doch ihr habt damit angefangen, das Opfer wird zum Täter, die Kontrolle kommt abhanden. Du willst mir erzählen, ich hab Hip-Hop nicht verstanden.